Sie nehmen an einem Rundgang in der Universität teil. Liebe Studentinnen und Studenten unserer Hochschule, seien Sie alle herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen auch im Namen unseres Hochschuldirektors einen guten Start ins Studium wünschen. Wir hoffen, dass Sie tolle Erfahrungen sammeln werden und ein sehr produktives Studium verfolgen und abschließen. Mein Name ist Alexander Hufen. Ich bin wissenschaftlicher Assistent an der Fakultät für Philosophie und werde Ihnen 4 Stationen der Universität zeigen und erläutern. Die erste Station ist unsere Bibliothek. Es folgen die Hörsäle, anschließend die Staatsbibliothek und zum Schluss das Studentenamt. Beginnen wir zuerst mit der Bibliothek. Darf ich Ihnen zuallererst unsere netten Bibliothekarinnen vorstellen, Frau Mertens und Frau Büscher. Die Bibliothek. Vor uns befinden sich die Garderobe und die Schließfächer. Hier können Sie Ihre Jacken und Taschen aufbewahren. Im Leseraum, gleich hier links, können Sie die Bücher aus der Bestandsbibliothek lesen, sowie Magazine und Zeitschriften aus dem Sortiment nehmen, falls Sie damit arbeiten wollen. Falls Sie Zugang zum Archiv benötigen, müssen Sie das vorher anmelden. Hier links stehen 35 Computer mit Internetanschluss und Zugriff auf unsere Bestandsbibliothek über das OPAC-Programm. Die Benutzung ist einfach. Tragen Sie lediglich den Titel oder den Autor oder auch ein Schlagwort des von Ihnen gewünschten Buchs ein und schon sucht Ihnen der Generator das Passende heraus. Sollten Sie sich für eines dieser Bücher entschieden haben, drücken Sie die Enter-Taste. Es folgt ein Hinweis, dass das Buch innerhalb von 10 Minuten abgeholt werden kann. Sie können Bücher auch über Partneruniversitäten bestellen, sollten Sie hier ein bestimmtes Werk nicht finden. Dies ist allerdings mit einem Aufpreis verbunden. Erkundigen Sie sich hier bei Frau Mertens und Frau Büscher. Im Anschluss können Sie von unserer netten Kollegin am Empfang eine Lesekarte erhalten. Dafür brauchen Sie nur ein Lichtbild und Ihre Immatrikulationsbescheinigung. Mit dieser Karte können Sie bis zu 5 Bücher ausleihen. Mit dieser Karte haben Sie auch die Möglichkeit, in der Staatsbibliothek Bücher auszuleihen, aber dazu später mehr. Bitte achten Sie bei jeder Ausleihe darauf, dass Sie die Bücher in einem guten Zustand bewahren. Sollten große Schäden an Büchern zu erkennen sein, müssen Sie dafür aufkommen und die Bücher unter Umständen ersetzen. Bei Überschreiten der Leihfrist wird eine Gebühr von 50 Cent pro Tag erhoben. Denken Sie auch im Interesse anderer Leser daran, dass Sie die Bücher rechtzeitig zurückbringen. Oben auf der Terrasse befindet sich ein kleines, aber sehr reizvolles Café, wenn Sie die kleine Pause für zwischendurch suchen. Dort können Sie allerdings keine Bücher mitnehmen. So, ich gebe Ihnen 10 Minuten Pause, damit Sie sich die Räumlichkeiten anschauen und dann treffen wir uns wieder, damit wir unsere Einführungsrunde fortführen können. Bitte nehmen Sie beim Betreten des Lesesaals Rücksicht auf die Leser.